herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 40 2013. Tja, je größer die Zahlen werden bei der Wochenangabe, desto eher weiß man ja, dass jetzt bald wieder Weihnachten vor der Tür steht. Es ist gar nicht mehr so lang, wenn man das mal eigentlich bedenkt. Ja, die Geschäfte sind schon wieder vollgestopft mit Weihnachtskram, mit Weihnachtssüßigkeiten, als ob man hier nicht schon früh genug hier zunehmen kann durch diese Fülle an Weihnachtssüßigkeiten. Ja. Aber Vivo beispielsweise, die bringen oder haben kurz vor Weihnachten den Benutzern ein Geschenk gemacht. Ja, das hört sich so schön an. Ja, von wegen natürlich kein Geschenk an die Benutzer, aber sie können zumindest mal etwas anbieten, was Google mit YouTube nicht kann, denn Musikvideos mit GEMA-Inhalten. Ja, YouTube macht ja schon seit Jahren rum mit der GEMA in Deutschland. Hintergrund ist der, die GEMA verlangt einfach zu viel pro angesehenem Video, pro Klick. YouTube respektive Google ist da halt nicht damit einverstanden, ja, was man durchaus verstehen kann. Ich bin da durchaus auf der Seite von Google gewesen, bin auch immer noch hier in diesem einen Punkt mit YouTube. Nur die beiden haben sich jetzt verrannt. Ich werde später im Uncast auch nochmal ausführlich darüber oder dazu eingehen, was mit Google Play Music in Deutschland falsch gelaufen ist und dass das nicht akzeptabel ist, ja, und auch nicht einzusehen ist. Hier ist eben bisher ist das so gewesen, dass YouTube mal keine große Konkurrenz hatte, und da hat man sich natürlich schon gefragt, ja, klar, ne? Wenn die GEMA eben zu viel will, dann können sich eben das nicht alle leisten, mit entsprechenden Konzepten hier in Deutschland Musikvideos kostenlos anzubieten. Und jetzt kommt eben der US-Dienst Vivo, und der kann das jetzt. Ja, also wer zum Beispiel das neue Katy Perry-Video Roar sehen wollte bei YouTube, der hat in Deutschland mal wieder in die Röhre geguckt, ja, oder musste sich musste gucken, dass er möglichst schnell ein mehr oder minder illegal abgeloadetes Video zu YouTube finden konnte, das dann irgendwann früher oder später wieder gelöscht wurde. Oder halt eben zu anderen Diensten gehen, wie Dailymotion, zum Beispiel dailymotion.com. Komischerweise, die haben die Lizenzen schon eher bekommen. Ja. Deswegen ist es jetzt hier nicht mehr ganz so klar. Also man muss sich halt im Prinzip schon fragen, wenn so Firmen wie Vivo, die ja auch sehr, sehr groß sind, das ist ein riesiger Dienst, also nicht nur ein kleiner Dienst, der dann vielleicht durch eben wenige Klicks das eher umfinanzieren kann, ja, als jetzt zum Beispiel YouTube. Das war ja auch das Argument, so kleine Dienste wie Dailymotion.com, wenn da ein Video ein paar hunderttausend Mal angeklickt wird, schön. Wenn aber auf einmal ein Musikvideo vielleicht 100 Millionen Mal oder 1 Milliarde Mal beispielsweise wie das Gangnam Style Video angeklickt wird, dann ist es schon gar nicht mehr so einfach zu finanzieren und umzulagern. Sprich, es kann ein Fluch sein, dass zu viele Leute dann da draufklicken. Ja? Und da muss man eben Google glauben, wenn die dann eben sagen haben, na gut, das kann sich dann nicht mehr rechnen, ja. Nur Vivo, ich weiß halt nicht, was die für Konditionen jetzt mit der GEMA ausgehandelt haben, ob die bessere Konditionen bekommen haben, ja, die zwei Streithähne, ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass die GEMA gesagt hat, okay, den geben wir jetzt nochmal einen Rabatt unter der Hand, ja, aber den nicht, ja, weil die haben uns in der Öffentlichkeit vorgeführt, den geben wir keinen Rabatt. Inwiefern das legal ist, weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil da liegt das Problem, ja. Der Kunde, der Zuschauer interessiert sich nicht dafür, was fair ist und was nicht fair ist. Fakt ist, dass bis zum heutigen Tag YouTube, die größte Videoplattform der Welt, es immer noch nicht geschafft hat, Videos mit GEMA-Inhalt in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Ja. Dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar. Das ist schon ein Hohn, das ist schon quasi eine Parodie auf das, was abläuft. Bisher konnte man immer leicht die Schuld GEMA in die, der GEMA in die Schuhe schieben. Nur jetzt ist Vivo da. Vivo, wo ebenfalls hunderte Millionen von Klicks erwartet werden, ja. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass ich habe das ausprobiert, ja, Vivo furchtbare Seitenprogrammierung hat, ja. Also JavaScript ohne Ende furchtbar aufgebaut, ein totaler Chaos. Man muss hier ja die Hosen runterlassen, ja, um überhaupt ein Video zu sehen. Also mit so NoScript oder so geht da gleich gar nichts, ne? Aber wenn ich mir dann eben hier mal das Katy Perry Video, wenn ich das anklick, ja, dann kann ich sehen. Einfach so kostenlos, ja? Raw, das offizielle Video. Katy Perry. 105 Millionen, 105,6 Millionen Mal wurde das bereits hier aufgerufen, das Video angeschaut. Miley Cyrus, Wrecking Ball, 186,7 Millionen Mal angeschaut. Und ja, wie gesagt, da fehlen an einem dann halt die Argumente, ja, zu sagen, ja gut, die Kleinen haben da weniger Probleme. Also Vivo ist kein kleiner, Vivo ist riesengroß im Musikbereich, wirklich hammerhart hier. Wenn ich, Daft Punk, ja, ich muss, dass man das noch erleben darf hier. Ja, Daft Punk hat tatsächlich hier auf Vivo seine Musik drauf, ja, und man kann sie sich anhören, einfach so kostenlos. Ja, was will man da machen? Also ich meine, die Videos, die dauern schon etwas lange, sagen wir mal, beim Laden. Aber gut, das scheinen wohl jetzt hier so ein paar Anfangsprobleme in Deutschland zu sein, ja. Und ich muss sagen, jetzt wird's eng für YouTube. Jetzt wird's eng für YouTube. Was macht Google? Was muss Google jetzt tun? Ich finde, Vivo hat da schon auf jeden Fall Vivo jetzt schon Druck ausgeübt auf YouTube. Hier gibt's übrigens auch Audio-Tracks, ja, in hoher Qualität. Get Lucky beispielsweise als Official Audio Track, offiziell von Columbia eben, ja, hier geduldet, 134 Millionen Mal angehört. Das ist nur ein Coverbild, das man dann sieht, also kein Video, aber der Audio Track ist drauf und das ist das, was die Kundschaft, hauptsächlich eben jüngere Leute auch wollen. In den USA ist es schon ein Kult, dass man eben seine Musik schon längst über YouTube hört. Derjenige, der eben kein Abo-Modell bezahlen möchte, macht es über YouTube. Dort haben sich eben Google und die Verwertungsgesellschaften RIAA da geeinigt. Und für Deutschland bleibt sowas aus. Übrigens, kurioserweise, in Frankreich hat man sich auch geeinigt mit der SECAM. Dort kann man auch die Videos sehen, nur in Deutschland eben nicht, weil die GEMA da keine Einigung zustande kriegt. Oder Google bringt keine Einigung zustande. Wie gesagt, mittlerweile möchte ich das gar nicht mehr so auf eine Seite schieben. Fakt ist, da muss was passieren. Fakt ist, YouTube braucht GEMA-Videos jetzt. Und das ist eben ein großes Problem und Google muss sich da jetzt was einfallen lassen. Ja. Einfallen lassen müsste sich auch Rockstar was bei GTA 5 Online. Ja. Vor einigen Tagen ist GTA 5 Online freigeschaltet worden, so dass man da jetzt auch nicht nur wie beim herkömmlichen GTA, aber in der Story, im Story-Modus eben seine Sachen macht, offline, alleine, mit den Computercharakteren und so weiter, ist schon sehr, sehr genial. Der Online-Modus bietet eben eine Möglichkeit zu spielen mit anderen Menschen, ja, mit anderen Leuten, und zwar massiv, ja, da geht's richtig rund. Das ist alles sehr, sehr toll. Ich habe es geschafft, einige Stunden schon jetzt zu spielen online und ich finde das Konzept eigentlich prinzipiell gar nicht schlecht. Das Balancing, also das heißt der Ausgleich von den Stärken und Schwächen von den Spielern müsste ein bisschen besser sein, Ja, da müsste man vielleicht mal gucken. Zum Beispiel habe ich oft so bei Team-Deathmatches, dass ich allein in einem Team bin. Ja, schön. Nur das ist dann schon kein Team-Deathmatch mehr. Und dann braucht man eben hier ein Balancing, dass man zum Beispiel nur starten kann, wenn mindestens zwei Personen pro Team vorhanden sind und nicht mehr als, als eine oder wenn es dann mehr Leute sind, zwei Personen. Pro Team, pro gegnerischem Team mehr. Sonst ist nämlich eben ganz klar vorprogrammiert, wie es ausgeht. Ja, gut, ich habe zwar schon mal geschafft, allein mit einem Team ein ganz anderes Team auszulöschen, komplett, aber das ist eben nicht der Normalfall. Und danach kam genau so ein Ärgernis. Ja, mein Erfolg, ja, mein Ruhm, den ich da geerntet habe, wurde mir gleich wieder genommen, denn dann ist das Spiel bin ich aus dem Online-Modus rausgegangen. Irgendwie hat er das nicht abgespeichert, die Erfolge, und ja, wurde mir nicht gewertet. Ist nie passiert. Ja. Andere Leute sehen, dass zum Beispiel ihre Charakteren verschwinden, ja. Wobei das oftmals so ist, dass es eben ein Ausfall ist, gerade des Cloud-Servers, des Servers von vom Online-Spiel, vom Online-Bereich, und dann muss man einfach noch warten, vielleicht nächsten Tag mal wieder einloggen, dann ist der Charakter wieder da. Ja. Aber dennoch, die Abstürze, die es eben bei GTA 5 Online gibt, beziehungsweise die Slowdowns und auch das Versagen der Serverdienste, das muss unbedingt geändert werden. Da muss sich auch Rockstar was einfallen lassen. Sie fangen gerade an, mit diesem Online-Modus das gute Image von GTA 5 ein bisschen aufs Spiel zu setzen. Die Leute sind sehr, sehr sauer. Vor allem, wenn sie eben ihre Charaktere hochrüsten und dann vermeintlich ist der Charakter weg. Man erstellt sich ein neuer Charakter und zack, das war's dann. Also das ist nicht ganz so gut. Der Online-Modus muss noch massiv überarbeitet werden. Ich hoffe, dass es da in den nächsten Tagen ein großes Update gibt, wo eben die Bugs auch größtenteils dann beseitigt sind im Online-Modus. Wie gesagt, es betrifft nur den Online-Modus. Das andere Spiel ist da also wirklich sehr, sehr ausgereift schon. Und da wird es aber auch natürlich noch ein paar Glitches zu finden sein, logischerweise. Aber es ist nicht so schlimm. Nur beim GTA Online-Modus, da muss unbedingt noch was gebastelt werden. Sonst bleibt dir der Spielspaß auf der Strecke. Ein leidiges Thema über Jahre hinweg. Ja. Ich könnte jetzt krampfhaft eine Überleitung suchen, wie zum Beispiel, ja, man verunglückt ja in GTA 5 andauernd mit dem Auto oder ist schwer verletzt und muss dann ins Krankenhaus und so weiter. Und wie gut, dass es dort keine elektronische Gesundheitskarte gibt. So, jetzt habe ich den virtuellen Übergang gemacht. Jetzt können wir das wieder vergessen. Der Streitpunkt eben ist die elektronische Gesundheitskarte, auch EGK genannt. Ja, ich denke immer in EKG, aber das ist was anderes. Dies soll jetzt zum Zwang werden. Krankenkassen schreiben ihren Kunden an, dass zum 1. Januar 2014 nur noch die elektronische Gesundheitskarte gilt, egal wie das wie die Gültigkeitsdauer der alten krankenkassenversicherten Karten sind. Ja. Das wird allerdings jetzt anbezweifelt, obwohl das der GKV-Spitzenverband beschlossen hat und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, wird das angezweifelt, ob dies rechtens ist. Ja. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg hat bereits ein kleiner Rückzieher gemacht. Ja. Offiziell gilt zwar ab 1.1.2014 nur noch offiziell die elektronische Gesundheitskarte, aber im Rahmen einer unbefristeten Übergangsregelung können die Ärzte noch in ihrer Praxis die alten versicherten Karten weiterhin einlesen und benutzen. Ja. Außerdem, ja, ist es auch so, das wurde bereits vom Aktionsbündnis Stopp die E-Card, auf die kann ich auf jeden Fall mal verweisen, www.stoppt-die-e-card.de, furchtbar kompliziert, damals sich weiter zu informieren. Die haben auch schon darauf hingewiesen, dass der Versichertenstatus, ja, sich nicht an den Besitz der elektronischen Gesundheitskarte bindet, überhaupt nicht an eine Karte bindet. So kann man zum Beispiel auch ein Schriftstück anfordern, mit dem man dem Arzt eben ausreichend belegen kann, bei welcher Krankenkasse man ist. Und diese Krankenkasse muss dann offenbar auch Leistungen erbringen. Übrigens darf generell mal als Hinweis jemand nicht abgewiesen werden, wenn er seine Gesundheitskarte nicht dabei hat. Ja, das bleibt nach wie vor unberührt. Natürlich kriegt man dann irgendwann einen verwaltungstechnischen Aufwand, nur sollte sich als Kunde oder als Patient fragen, ob einem dieser Mehraufwand nicht gerechtfertigt erscheint gegenüber dem vollkommenen Aufgeben der Privatsphäre im medizinischen Bereich. Denn das ist meiner Meinung nach schon ziemlich heftig, was dort mit der elektronischen Gesundheitskarte abgeht. Deswegen stößt sie auch auf massiven Widerstand, auch von Ärzten teilweise, die sich aber offenbar gegen die Krankenkassen eben nicht durchsetzen konnten. Und jetzt ist das eigentlich hier eine ganz große Sache gegen den Widerstand von sehr, sehr vielen, ja, eigentlich aus allen Richtungen. Hat man eben jetzt hier dieses durchgedrückt und möchte auch hier das ab 1.1.2014 jetzt letztendlich durchsetzen. Und wie gesagt, so klar sind die Vorgaben hier nicht, so klar sind die Grenzen hier nicht gesteckt. Deswegen kann man es da schon noch vielleicht mal probieren, drauf ankommen zu lassen. Ja, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal euch zu informieren, bevor ihr irgendwelche Schritte einleitet, hier auf diesen stoppt die e-card.de mit Bindestrichen bei jedem Wort furchtbar. vielleicht könnt ihr da sehen, ob es für euch denn sinnvoll ist, sich dagegen zu wehren oder ob ihr sagt, nee, das ist mir zu viel Stress, machen wir es halt. Ja. Geben halt unser Datenschutz auf, unsere Privatsphäre. Man kann es natürlich so sehen, manche tun das auch überdramatisieren. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, sehr bedenklich, wenn dort, wie für später hinaus geplant ist, Krankenakten gespeichert sind. Nicht nur, dass man diese Karte dann eventuell illegal ausgelesen bekommt, ja, durch versierte Hacker beispielsweise. Das wird ja immer in Frage gestellt. Nein, ich finde, es ist viel, viel bedenklicher, dass dann der Arzt, zum Beispiel bei einem Arztwechsel, zu dem man geht, eventuelle Diagnosen eines anderen Arztes hier auf der Karte hat. Und damit ist eine unvoreingenommene Meinung eines neuen Arztes so gut wie nicht mehr machbar. Also das ist definitiv dann vorbei. Ja, und da kann man nur hoffen, dass ein Arzt nicht irgendwo Mist mal reingeschrieben hat bei einer Diagnose, sonst ja, hat man damit immer zu kämpfen. Ja. Und da fällt mir einiges an. Beispielsweise, wenn einer mal reinschreibt, ja, Hypochonder, so, dann wird er bei keinem Arzt mehr wahrgenommen. Selbst wenn das nicht stimmen sollte, und selbst wenn es stimmt, auch Hypochonder können mal krank werden. Und deswegen kann man auch mal zu einem neuen Arzt gehen und sich da unvoreingenommen eine Meinung einholen. Aber es ist nun mal so, auch wenn der neue Arzt dann sagt, ja, das interessiert mich nicht, sobald er das liest, ist man schon voreingenommen. Ja, deswegen werden ja auch zum Beispiel Studien, bei denen man was unterscheiden muss, mit einer so Doppelblind-Studie gemacht, ja, dass man eben hier nicht unbewusst sich beeinflussen lässt. Und das passiert eben ruckzuck und da kann man sich auch nicht dagegen wehren. Ja, also der Widerstand gegen diese elektronische Gesundheitskarte scheint erstmal weiterhin möglich zu sein. So schreibt eben das Aktionsbündnis auch noch. Hier wird auf jeden Fall auch nochmal darauf hingewiesen, wie ich schon gesagt habe, dass man eben auch eine Bescheinigung sich ausstellen lassen kann, ja, ohne Karte beispielsweise, weil die Daten liegen ja vor und deswegen könnte man das zumindest mal erstmal machen, bis vielleicht noch weitere Sachen geklärt sind Und deswegen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Es laufen auch, glaube ich, noch, soweit ich weiß, hier verschiedene Aktionen dagegen. Ja, ich weiß gar nicht, ob noch eine Klage anhängig ist. Da müssen wir selbst mal gucken. Aber wie gesagt, ihr findet auf jeden Fall auf der Seite wertvolle Informationen und da könnt ihr selbst abwägen, was ihr für richtig hält, was ihr für angemessen hält und was nicht. Ja, und dann schon wieder ein anderes Thema. Ja. Anwälte, die fordern jetzt ein Einschreiten der Bundesregierung gegen die NSA. Und zwar geht es da über diese Totalüberwachung, von dem wir schon seit Juni, Juli sprechen. Ja, ganz klar. Und da werden hier auf der Seite Rechtsanwälte gegen totalüberwachung.de, also auch wieder mit Bindestrich, da wird eine Hamburger Erklärung öffentlich gemacht. Ja, und die kann man auch unterstützen. Ja, hint, hint, die kann man unterstützen, ja, die kann man unterstützen. Die digitale Totalüberwachung, ja, so unter der Rubrik die Fakten, ja, ist ein historischer beispielsloser Angriff auf die auf das verfassungsmäßige Grundrecht auf Privatsphäre. Ja. Zweitens, digitale Totalüberwachung gefährdet die zentralen Funktionsbedingungen unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung. Dann drittens, die digitale Totalüberwachung ermöglicht Wirtschaftsspionage in großem Stil. Digitale Totalüberwachung ermöglicht die Erpressung von Politikern, Managern und sonstigen Zielpersonen. Und fünftens, die digitale Überwachung, Totalüberwachung zerstört das Vertrauen der Bürger in Berufsgeheimnisträger. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und die Forderung an die Bundesregierung, und das fand ich sehr, sehr erwähnenswert und auch lobenswert, ja, dass das hier mal so klipp und klar drin steht, ja, dass zum Beispiel auch verlangt wird, dass der Botschafter der USA offiziell und Großbritanniens offiziell förmlich einbestellt wird und damit verdeutlicht wird, wie die Haltung der Regierung zu der Totalüberwachung ist. Bisher ist nämlich diplomatisch gar nichts passiert. Da kann die Frau Merkel noch so sprechen, wie sie möchte. Das ist auf diplomatischer Ebene vollkommen unrelevant. Die USA fühlt sich bis jetzt von Deutschland überhaupt in keinster Weise irgendwie verpflichtet oder gegängelt. Das heißt, das ist wie ein, okay, ihr könnt ruhig so weitermachen bei uns. Ja, und das geht schon mal gar nicht. Ne? Und auch auf der EU-Ebene soll alle möglichen Maßnahmen gegen Großbritannien als EU-Mitglied geprüft werden. Ja? Und die Verhandlung mit den USA über ein Freihandelsabkommen soll ausgesetzt werden, bis die Totalüberwachung der USA eingestellt ist. Ja? Außerdem, und das finde ich ganz wichtig zu unterschreiben, schließen Sie sämtliche Standorte der NSA in Deutschland, damit die BRD ihre volle Souveränität erhält. Falls es jemand noch nicht weiß, es gibt bei uns offizielle Horchposten der NSA. Offiziell. Bad Aibling beispielsweise ist damit drin. Es wird sogar jetzt bei Wiesbaden ein neuer Standort gebaut, eine neue große NSA-Zentrale. Dass sowas überhaupt gemacht werden darf, ist mir vollkommen unbegreiflich. Vollkommen unbegreiflich. Ja, und das muss natürlich massiv verhindert werden jetzt. Auch selbst muss man hier der Regierung darauf hinweisen, dass sie selbst auch die Netze und Netzwerkeinrichtungen in Deutschland auf die Integrität hin überprüft wird. Auch das wird hier aufgeführt und so weiter und so weiter. Es wird noch weitere Sachen aufgeführt. Unter anderem auch, dass auch der Bundesnachrichtendienst hier stärker kontrolliert wird, ja, dass da auch nichts mehr weitergeht, weil schließlich ist das, was über die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA hier durch diese Leaks bekannt wurde, schon mehr als bedenklich und da muss auch gemacht werden. Eines vermisse ich, nämlich dass auch hier aufgerufen wird zur Überprüfung, ob die Bundesregierung nicht ihre Fürsorgepflicht vernachlässigt hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Ja? Das steht hier nicht drin. Aber gut, es ist hier immer schon mal ein Anfang und ich denke, sowas sollte man auf jeden Fall unterstützen. Das kann man also unterzeichnen. Jeder kann es unterzeichnen, auch wenn man kein Anwalt ist. Bisher haben 3317 Menschen das unterzeichnet. Gut, es ist halt hier keine große Plattform, auf der die Petition eingestellt wurde, sondern eine Webseite. Deswegen ist es eben hier nicht ganz so viel, wie man vielleicht für ein bundesweites Ding hier sich wünschen würde. Ja. Dennoch, 555 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen haben und Juristen haben das bereits unterschrieben. Und 2762 Bürgerinnen und Bürger mit sonstigen Berufen. Ich denke, man kann auf jeden Fall mal sich das angucken und es wird wirklich Zeit. Ansonsten geben wir unsere Freiheit für die Zukunft aus der Hand. Es wird immer mehr über elektronischen Medien gemacht und selbst wenn man sich selbst absichert, die Regierungssysteme sind nicht mehr sicher. Also hat man auch selbst keinen Schutz mehr. Ja, wir haben alle unsere Daten irgendwo gespeichert, selbst wenn jemand überhaupt nichts mit Computer zu tun hat, gar nichts. Die Finanzdaten sind gespeichert, die Gesundheitsdaten sind gespeichert in Netzwerken, ja, und so weiter. Man kann sich nicht mehr aus den Netzwerken rausnehmen. Ja. Selbst als Obdachloser ist man irgendwo registriert in irgendeinem Systemnetzwerk und diese Netzwerke werden von der NSA infiltriert, wurden infiltriert und von der GCHQ aus Großbritannien und deswegen muss man jetzt endlich mal einsehen, man muss hier massiv dagegen vorgehen, um unsere Freiheit in Zukunft weiter zu wahren, denn ich bin immer abgeneigt hier in Richtung Vergangenheit Vergleiche zu ziehen. Aber eine Revolution, also ich sag mal so, wenn heutzutage in Deutschland eine Regierung etabliert würde, die nicht mehr dem freiheitlichen Grundgedanken entspricht und die sich vielleicht erst später manifestiert, hätte der Bürger überhaupt noch eine Chance, diese zum Beispiel durch eine Revolution überhaupt noch zu stürzen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wenn die Überwachung nämlich so weit geht, dass man alles im Keim bereits ersticken kann, dann wird man der Regierung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein. Egal, ob es eine gute, freiheitliche, demokratische Regierung ist, dann ist es ja schön. Oder ob, wenn dann irgendwann mal durch irgendetwas das umschwenkt und es kommt eine nicht freiheitliche demokratische Regierung irgendwie durch irgendwelche Machenschaften an die Macht, dann ist es vorbei. Heutzutage könnten wir keinen mehr mit gefälschten Papieren aus dem Land schmuggeln, mit dem fälschungssicheren elektronischen Personalausweis. Das wäre vorbei. Gut, weiter geht's. Reduzierung von Verbrennungsmotoren habe ich gerade eben gelesen. Ja, das wäre die Rettung für Millionen von Menschen. Ja, und jetzt vergessen wir einfach mal wegen den Klimaskeptikern, ja, die behaupten, nein, es gibt keine Klimaerwärmung, jedenfalls keine menschengemachte Klimaerwärmung. Ja, gut, vergessen wir das. Sagen wir, okay. Pfeife auf die Klimaerwärmung. Nein, es geht einfach darum, dass die Abgase, die Schadstoffe aus den Verbrennungsmotoren, ja, dafür verantwortlich sind für Millionen von Menschenleben weltweit, die durch Verbrennungsmotoren, durch den Betrieb von Verbrennungsmotoren ums Leben kommen. In der Tat, so ist es. Und auch hier muss man sich dann natürlich wieder fragen, ob dann egal, was die CO2-Bilanz sagt, es sagt hier eben nicht massiv, endlich massiv gegen den Verbrennungsmotor vorgegangen werden muss, ja, dass jetzt auch hier die Grundlagen gelegt sind, ja, dass das ein Auslaufmodell ist. Elektromotoren können durchaus, ja, und allen Kritikern zum Trotz von der Herstellung von Batterien und so weiter. Es ist eine deutliche Verbesserung, es ist deutlich umweltfreundlicher, selbst mit der momentanen Stromerzeugung, die Stromerzeugung der Zukunft durch erneuerbare Energien, das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, die Bilanz wird in Zukunft nicht schlechter, sondern sogar noch besser werden. Klar, eine komplette Umstellung auf Elektroautos ist so nicht möglich. Das wird aber sowieso nicht passieren. Ja? Aber man muss jetzt hier anfangen, das umzustellen. Ich meine, ist so logisch. Selbst wenn jetzt ein Gesetz rauskommen würde, das den Verkauf von Verbrennermotoren für den privaten Bereich grundsätzlich verbietet, würde es noch mindestens 15 Jahre mindestens dauern, ja, bis die Verbrennermotoren wirklich größtenteils verschwunden sind. Und deswegen ist dieses Konzept eigentlich gar nicht so utopisch, ja. Und es sollte schon Quoten geben, ja, wo jetzt ganz klar festgelegt wird, eine Firma, die so und so viel Verbrenner verkauft, muss auch so und so viel Elektromotoren verkaufen. Machen sie es, sollen es machen, wie sie wollen. Da gibt es schon Möglichkeiten, ja. Zum Beispiel, ich vermisse die offensiven, massiven Werbekampagnen im TV und in der Presse. Ja, und da braucht man sich nicht zu wundern, dass erst 1 Million angepeilt wird für dieses Jahr an Verkäufen Elektroautos. Ja, wenn ich mir so die Werbung angucke hier, die vor allem in den letzten Monaten vor und nach der IAA jetzt geschaltet wurden, da geht's nicht um Elektroautos, ja. Vielleicht ein oder zwei Werbespots, da geht's hauptsächlich um Benziner, um Verbrennermotoren, um Dieselmotoren, ja. Und da geht's um schneller, höher, weiter, ja. Nicht um umweltfreundlicher, eleganter und gesünder, ja. Und da geht's um die Spritschleudern und Prestigebomben, ja, die auf den Straßen hier so herumfahren, ja. Und das muss aufhören. Und wenn das eben die Firmen nicht von sich selbst aus machen, dann müssen auch gesetzliche Regelungen ja folgen, ganz klar. Nur, tja, für die nächsten 4 Jahre haben sie erstmal wieder gut lachen, ja, denn Merkel ist ja bekannt als Unterstützerin der Autoindustrie, ja. Umwelt, selbst die laschen EU-Regeln für CO2, die eigentlich gelten sollten, werden jetzt noch verwässert und verwaschen und Merkel möchte da nicht mitziehen, sondern möchte hier Ausnahmeregelungen und weiter eben das zeitlich auch weiter staffeln, so dass ja die deutsche Autoindustrie weiterhin ihre Spritschleudern unter die Leute bringen kann, ja, die auch noch zu allem Unsinn besonders auf Dieselmotoren setzen, ja. Und hier geht's auch um Feinstäube, die dafür verantwortlich sind, dass eben so viele Menschen sterben, ja, durch den Autoverkehr. Und damit sind nicht die Unfälle gemeint, ja, sondern rein nur durch die Verschmutzung durch Verbrennermotoren. Und wer jetzt sagt, ach, ich habe in meinem Diesel einen Staubfilter drin, ja, der Dieselfilter, vergiss es. Kann man auf jeden Fall nichts mehr sagen, da ist so sauber. Nein, ist er eben nicht, weil der Staubpartikelfilter keine Feinstäube rausfiltert, sondern nur gröbere Staubpartikel und die Feinstoffbelastung sogar noch gestiegen ist dadurch. Ja. Und deswegen hat es auch Studien gegeben, die eindeutig belegen, dass Dieselfahrzeuge weiterhin wesentlich gesundheitsschädlicher sind als Benziner. Aber da Benziner auch hier ihren Anteil daran haben, spielt das so eigentlich schon kaum noch eine Rolle. Ja. Nur es wundert mich doch sehr, dass die Industrie da offenbar gedeckt durch die Politik sich keine Gedanken darüber macht. Ja. Zur Übergangszeit könnten Hybridautos zum Beispiel eine Schlüsselrolle spielen. Ja. Toyota ist sehr erfolgreich mit den Hybridautos. Auch die Luxusmarke Lexus sitzt ja zum großen Teil auf Hybridmotoren. Und da wäre das zumindest für die Übergangszeit eine sehr, sehr schöne Sache. Gut. Gefunden habe ich übrigens den Artikel bei Richard Stallman. Ja, dem Richard Stallman, genau. Sehr schön. Wo aber jetzt einige sagen, tja, Atomkraft, ja, das wäre halt die Alternative zu den ganzen Verbrennungsgeschichten. So muss ich sagen, niet. Ja, nein, ist es eben nicht. Das sieht man immer und immer wieder anhand von den Unfällen, die passieren, ja. Tschernobyl, da haben alle gesagt, ja, ja, bei den Russen, ja, hat man dann gesagt, ist natürlich überhaupt gar nicht in Russland, ist Ukraine, aber war damals Sowjetunion, ja, ja, bei denen, klar, logisch, die haben ja so unsichere Technik, ne? Als Aushängeschild hat Japan gegolten mit seiner unglaublich fortschrittlichen Technik, Kernenergie, und da gab es nicht nur eine Kernschmelze, sondern gleich drei Kernschmelzen im März letzten Jahres. März 2011 war es, war also der dreifache Super-GAU zugange. Man hat versucht, zuerst runterzuspielen, TapGuard, alles Mögliche probiert, um alles zu vertuschen. Die Informationen gab es nur häppchenweise. Dann heißt es gerade, ja, möglicherweise hat es in einem Reaktor, dabei war es klar, dass schon drei Reaktoren Kernschmelzen stattgefunden haben. Ja. Das fand ich unglaublich. Man konnte es allerdings auch schon zwischen den Zeilen lesen, ja, wie so dem der Ausdrucksweise dieser Kontrollmedien hier, wer die Ausdrucksweise kennt, der hat sofort gewusst, schon bei der ersten Stellungnahme, das ist ein Riesenhaufen Kacke, der da gerade stattfindet. Und genau so war es dann auch, ja, wie es dann später rauskam. Jetzt hat man ein Problem, ja. Jetzt hätte gerne die Regierung so ein Vorzeige System gehabt, das den Unfall am besten aus der Geschichte wieder auslöscht. Aber dass das nicht geht, war schnell klar, und immer wieder gibt's neue Störfälle. Wir haben immer noch nicht das Becken mit den plutoniumhaltigen Brennstäben hundertprozentig sicher ist, gibt es noch ganz andere Probleme, nämlich dass Lecks an den Reaktoren radioaktiv verseuchtes Wasser ausströmen lassen. Das wird aufgefangen oder sollte aufgefangen werden, aber das funktioniert immer und immer wieder nicht. Erstmal hat man keine Kapazität mehr, um das radioaktive Wasser zu lagern, so dass auch TEPCO schon bereits gesagt hat, dass man auch wieder ablassen muss ins Meer. Mittlerweile ist das Meer drumherum hochgradig verseucht. Ja, man kann es sogar auf Satellitenaufnahmen sehen, Wärmesatellitenaufnahmen, wie stark belastet das Wasser dort ist. Unglaublich. Hier sind immer wieder neue Störfälle bekannt, wo hochkontaminiertes Wasser auslaufen. Beispielsweise jetzt wieder vor einigen Tagen 430 Liter kontaminiertes Wasser wieder direkt ausgelaufen, ja, und unterirdisch offenbar strömt das Wasser eben auch permanent ins Meer. Das ist eine Katastrophe nach der Katastrophe. Ja, auch wenn sich das hier jetzt so normal anhört, ja, ja, klar, in Fukushima, wir wissen schon, ne? Also keine große Schlagzeile mehr wert, ja, das kommt nicht groß. Achtung, Sondermeldung, sind wieder 430 Liter kontaminiertes Wasser ausgelaufen. Ja, aber das Fakt ist, es ist keinem Deut besser als das, was vorher passiert ist. Die Radioaktivität wird nach wie vor freigesetzt. Es werden Fischbestände verseucht, ja? Es werden Küstenregionen verseucht. Dann gibt es natürlich auch das weniger bekannte Austauschsystem Küste und beziehungsweise Wasser und Land. Diese Austausche gibt es. Die gibt es. Ja, man wird Radioaktivität nicht so einfach los. Das heißt, das, was im Meer, ins Meer fließt, kommt auch zum Teil wieder zurück ins Land. Ja. Und deswegen hat man ein riesengroßes Problem. Kenner zum Beispiel von Grüntees wissen es bereits, ja, dass Grüntee aus Japan einst die Quelle für den perfekten Grüntee mittlerweile schon mit einem bedenklichen Fragezeichen versehen werden muss, weil diese Pflanzen gerade in bekannten Regionen für Green Tea anbauen stark belastet sind und eigentlich nicht mehr genießbar sind. Ja. Da müssen schon mal in den Bioläden dann Zertifikate her, wo drauf steht, ja, das war eine alte Ernte vor dem Ganzen oder eben geprüft aus der und der Region, dass da wirklich nichts, keine höhere Belastung draußen. Viele greifen schon dann eben auf die chinesischen Grünteesorten zurück, die, das war sehr lustig, die früher als eher nicht so nicht so optimal, ja, was Gesundheitswerte betrifft, angegeben wurden, jetzt noch die einzige Alternative sind eben, weil die japanischen schon eher als bedenklich dann einzustufen sind. Hier wird wirklich eine ganze Kultur gerade vernichtet. Sushi, Fisch, ja, aus dem Meer, frisch gefangen von der Küste Japans, mittlerweile eher kein Prädikat mehr für unbeschwertes Genießen. Ja, die Japaner sind sehr stolz und die werden ihren Fisch aus der Küstenregion Japans weiterhin essen. Früher war das ein Jungbrunnen, ein Garant für ein langes, gutes, gesundes Leben. Die japanische Kost, nicht nur die fischhaltige Kost, sondern auch die veganen Produkte, zum Beispiel die Sojabohnen und so weiter und so weiter, Misopasten etc., Seetang, der auch in den Meeren abgeerntet wurde. All das ist jetzt mit einem riesigen Fragezeichen versehen und es untergräbt die Versorgungslinie der Japaner. Und möglicherweise, wir werden es erst vielleicht in 100, 120 Jahren erst sehen, ob das Einfluss hatte. Ja. Wird vielleicht die gesunde Lebensweise der Japaner jetzt zur ungesunden Lebensweise der Japaner durch diese massive Katastrophe. Ja. Wirklich eine Schande. Und das zeigt ganz klar eines. Die Kernenergie ist auch nicht im geringsten beherrschbar. Weder der Betrieb noch die Folgen, wenn etwas schief geht, sind abzusehen, sind zu beherrschen, sind im Zaum zu halten. An dieser Katastrophe wird Japan noch weit mehr als 100 Jahre zu nagen haben. Die Stoffe, die da austreten, die werden möglicherweise sogar den ganzen Kontinent noch überleben. Ja. Denn das, was hier zerstört wird, das kann nicht mehr so schnell repariert werden, wie vielleicht TEPCO und die japanische Regierung das hätte. Zu guter Letzt, ja, normalerweise mache ich da immer was Lustiges, aber diesmal habe ich eher was Kurioses. Es gab ein unglaublicher Vorfall, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ja, das President's Cup Golf Turnier in Dublin, übrigens nicht in Dublin, England, sondern in Ohio, ja. Jetzt habe ich England gesagt, Entschuldigung, in Dublin natürlich in Großbritannien, oh weia, das wäre jetzt nicht so gut gewesen, ja, Entschuldigung. In den USA. Auf jeden Fall hat da ein Eichhörnchen den ganzen Golfern die Schau gestohlen. Bis auf einen, nämlich auf Davis Love III. Der hat nämlich eine wunderbare Freundschaft mit einem Eichhörnchen geschlossen. Und das kam nämlich so zustande, dass hier bei einem Turnier, ja, an einem regnerischen Tag ein Eichhörnchen aus dem Baum gefallen ist, ja, und der Golfspieler Love hat den dann aufgenommen, ja, das arme Tier, und hat es gefüttert und so weiter, und jetzt sind die beiden unzertrennlich. Davis Love III nimmt nämlich dann eben dieses Baby Eichhörnchen zu den Turnieren mit, jetzt eben wie den President's Cup, und hier sieht man auch ein Bild, wo er auf der Schulter sitzt von ihm, das kleine junge Eichhörnchen, und ganz goldig, dass er hier jetzt einen Begleiter hat beim Golfspielen, und wie genial ist denn das? Ich meine, das ist wirklich am Rande von dem Turnier faszinierend, Und das ist wirklich, also, naja, vielleicht hat er das ja auch abgerichtet, dass er auch, wie schon mal passiert, Tiger Woods damit attackieren kann. Der wurde nämlich mal von einem Eichhörnchen angegriffen, ja, beim President's Cup. Aber hier ist wirklich eine wunderbare Freundschaft zwischen dem Golfer und dem Eichhörnchen entstanden. Ich finde es wirklich faszinierend, dass das in unserer heutigen Zeit nur passieren kann. Da sollten sich manchmal eine Scheibe davon abschneiden. Und für mich ist der Golfspieler auf jeden Fall schon der Gewinner, nämlich der moralische Gewinner. Und das ist doch ein Preiswert von der PETA eigentlich, ja. Dass ein Golfspieler während einem Turnier ein Eichhörnchen, das aus dem Baum fällt, hier aufnimmt und pflegt, und dann eben zu seinem Freund macht. Ja. Wirklich eine, finde ich schon fast eine tränenrührende Geschichte, was da abgegangen ist. Also, guckt euch mal an. Links ist natürlich alles drin und das war's dann jetzt wieder von der Rios Wochensicht für heute. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, da findet ihr die Seite. Oder ihr schreibt meiner E-Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com, GPG-Key findet ihr auf der Seite und das ist die wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com, bitte immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com mit S hinten und da könnt ihr eben alles schreiben, Kritik, Informationen, Anregungen, auch Themenwünsche. Ich nehme alles entgegen und prüfe alles mal, ja. Freut mich immer, wenn die Leute hier aktiv werden. Und damit, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und halt die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!